Die Lichter gingen an und Felix Maldonado erblickte das Spiegelbild einer Mumie. In Binden gewickelt, ohne andere Öffnungen als Augen, Nase und Mund. Nicht bewegen. Schön stillhalten. Nicht den Arm bewegen, sonst kriege ich die Nadel nicht rein. Sie haben seit 48 Stunden nichts gegessen. Felix holte tief Atem und lokalisierte die aseptische Gegenwart eines alkoholgetränkten Wattebausches und eine ferne Ahnung von Chloroform, von der Decke herunterhängend wie ein Morgennebel. Dann roch er den ihm bekannten intensiven Nelkenduft. Lass uns mal allein, Lishita. Es geht ihm nicht besonders gut. Wir werden uns schon um ihn kümmern. Felix wusste genau, wer sich im Zimmer befand. Simon Ayub, der kleine, blondhaarige, nelkenparfümierte Libanese und der lichtempfindliche Staatssekretär. Lass die Rollläden runter, Ayub. Zieh die Vorhänge zu.